Maler mit dem Pinsel ohne Haar. Na, das ist doch wunderbar. Ein Temper mit ne Molle ohne Lehm. Na, der sollte sich was schämen. Ralala, wieder ralala, wieder ralala, ralala. Mit dem Besen sehen und die Straßenbahn, die kommt bim bim und es hat den auf und nieder, neuer Tag und Leben wieder, ach dann wird mir schlimm, auch so schlimm. Jedes Mal verspreche ich mir, niemals mehr passiert das dir, ui je, ui je, ui je. Trotzdem wird die nächste Nacht wieder gerade zugebracht, bis ich den Feier mit dem Besen wieder sehe. Adieu, adieu, madame.